die Menschheit mithin in die zwei Gruppen der Hand- und Kopfarbeiter teilen wollen, heißt für den Arier so viel als in schmachvoller Verblendung, in wahnwitzigem Undank Väter und Großväter verleugnen und für den Juden so viel als die Entwurzelung, Entlebendigung und Verranntheit des sekundär gewordenen arischen Geistes dazu zu benutzen, ihn zu Fall zu bringen, strukturlos zu machen und so eine chaotische, versklavte Unterschichte des Menschentums zu gewinnen, über der sich ungehindert und hemmungslos das rastlose Getriebe und die Weltherrschaft des beweglichen Geistes entfalten kann. Wollen wir aber dies sonderbare Verhältnis einer Weltherrschaft des jüdischen Geistes, die erst ermöglicht ward, da der arische Geist müde, dekadent, erdenfern und verstiegen geworden war, uns grafisch zur Anschauung bringen, so wird die symbolische Gestalt für den jüdischen Geist, die Kugel, uns hier das verständnisbringende Sinnbild liefern müssen. Und wollen wir ein reales Gleichnis aus der materiellen Wirklichkeit für solche Kugelgestalt erlangen, so wird als Quecksilber in seiner sonderbaren, unveränderlich gestaltenden Gestaltlosigkeit uns letzte Einsicht gewähren. Denn das allen übrigen Völkern der Erde so rätselhafte Zusammenhalten und gegen alles sonstige geltende Prinzip individueller Sonderheit so rätselhaft verstoßende Zusammengehören und in eins verschmelzen zu ununterscheidbarer Gleichheit, wie könnte es besser symbolisiert werden als auch durch das Quecksilber, das ein flüchtiger Druck in zahllose Kügelchen auseinanderzutreiben vermag, die alsbald zur rätselhaften Verschwisterung wieder ineinander dringen können, zu neuer Kugelgestalt, bis alle zur Berührung gebracht wieder zur ursprünglichen Kugel zu verquellen vermögen. Alles völkische Verhalten der beiden Rassen wird uns in ihren beiden Gestaltsymbolen in überraschender Weise allseitig verständlich werden, so zwar, dass wir von den beiden nebeneinander gestellten Figuren des im Erdreich fundamentierten Pyramidenschnitts und der daneben befindlichen abgeplatteten Kugel die allseitig aufklärendsten und endgültig lösenden und erlösenden Belehrungen schöpfen werden. Ehe wir jedoch diesen beiden Gebilden zu weiterer Erforschung ihrer tiefen Gegensätzlichkeit uns zuwenden wollen, müssen wir verstehen lernen, wieso es den Juden von heute gelang, ihre so völlig anders geartete Grundstruktur den arischen Völkern geheim zu halten. So wird dann eine abermalige grafische Darstellung des echten sowie des falschen Entsklavungsprozesses erweisen müssen, wie es den Juden in Gestalt vortäuschender Mimikry immer wieder gelang, sich im Auftreten und Gesamtverhalten dem arischen Wesen anzunähern. Sechstens. Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, das Entsklavungsproblem, wie es in Geist und Judentum ausführlich genug behandelt worden ist, zum zweiten Male zu entrollen. Aber da es verständlich werden muss, dass und wieso es den Juden gelang, von allen Völkern der Erde für ihresgleichen gehalten zu werden, so soll, so muss uns die sonderbare Irreführung, wie sie die falsche jüdische Entsklavung zur Folge hat, bis ins Sinnenfällige einer grafischen Darstellung allgemein verständlich werden. Zum Zwecke völliger Deutlichkeit werden wir bei der Gegenüberstellung der falschen und echten Entsklavung die vier Stadien von Servus, Libertus, Libertinus, Ingenuus auch mit deutschen Ausdrücken bezeichnen, da der deutsche Ausdruck ein tieferes Verständnis für das Wesentliche ganz anders zu vermitteln imstande sein wird, als der den meisten doch nicht völlig lebendig gewordene lateinische. Die Pyramide, die uns so gute Dienste als Gleichnis für den primär fassenden Geist geleistet hat, wird uns auch hier zum Sinnbild dienen, wobei die Unterjochung und Knechtung des Sklaven durch den die Struktur verändernden, ja brechenden und knickenden Druck von oben am einfachsten durch beifolgende Figur zur Anschauung gebracht werden kann. Wie hier äußerer Druck die Gesamtstruktur, das innerste Wesen, das seelische Verhalten zu anderen, zu sich selber von Grund aus zu wandeln, zu zerstören und zu verzerren weiß, das lehrt ein Blick auf die geknickte Gestalt geistig, psychologisch und soziologisch begreifen. Denn mag auch die primär fassende Kraft, also die Grundstruktur des Menschen, durch die Knechtung, das heißt also für das psychische Verhalten, durch die ungeheure Wucht der Niederdrückung und Minderbewertung nicht völlig zerstört werden als Anlage und Möglichkeit, doch aber wird die äußerliche und innerliche Art auch des Geistesmenschen derart gewandelt und modifiziert, dass er eine der Haupteigenschaften primär fassenden Geistes, den offenen Blick, die Wahrhaftigkeit der Seele und ein stolzes Sich zu sich selbst bekennen, unweigerlich einbüßen muss. Und dass für das seelische Verhalten der ganzen Menschheit, ganz unabhängig von ihrer geistigen Grundstruktur, Bejahung und Verneinung durch das Gesamtdenken und Empfinden der menschlichen Umwelt von entscheidendster, ja allein maßgebender Bedeutung ist, werden es im Laufe unserer Untersuchungen noch zu wiederholten Malen erkennen und beherzigen müssen. Ist mithin der Geknechtete ein Wort, das am besten die äußerlichen Vorbedingungen zum Ausdruck bringt, die das Wesen des Sklaven herbeiführen müssen, so wird also gleich verständlich sein, was geschieht, wenn der Druck wegfällt und mithin die der Grundstruktur entsprechenden Möglichkeiten eines sich Aufrichtens zu gegebener Gestalt einsetzen. Das Wort Freigelassener ist insofern für den fassenden Geist nicht von entscheidendem Aufschlusse, als das Freilassen ja nur die Tat des Herrn zum Ausdruck bringt, nicht aber das nunmehrige Verhalten des Freigegebenen damit erklärt wäre. Dies Verhalten aber wird unweigerlich bei fassendem Geiste in einem langsamen und schmerzensreichen Sich-Aufrichten bestehen, welcher Vorgang des Sich-Erhebens zu der Uranlage gemäß möglichen Gestalt allen fassenden Geistes wohl ein ganzes Leben der Arbeit des Sich-Aufrichtens des körperlich-seelischen Geradewerdens in Anspruch nimmt. Ist mithin der Sohn des Geknechteten freigelassen, als Freiwerdender zu bezeichnen, so wird sein Sohn hinwieder, dessen Struktur uns die folgende Figur zum Ausdrucke bringt, am besten und aufschlussreichsten als Freigewordener zu bezeichnen sein. Denn während er selber schon in der alles fassenden Geiste gemäßen Haltung geboren wurde, so ist doch in ihm selber und namentlich in seiner gesamten menschlichen Umwelt die Rückerinnerung an den geknechteten Zustand des Vaters und dessen Vorväter allzu lebendig geblieben, als dass sie nicht ein allgegenwärtiger Einspruch, eine ihm und den anderen stets vorschwebende fixe Idee der Minderbewertung oder doch nicht völlig ebenbürtiger Einschätzung ergäbe, so dass er nicht als völlig gleicher untergleichen von den anderen wandlungslos Freigeborenen eingeschätzt werden kann.